Abschnitt 39 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Kapitel 39 Sonnenscheingeschichten. Nun will ich erzählen, sagte der Wind. Nein, erlauben Sie, sagte der Regen, ich bin an der Reihe. Sie haben lange genug an der Straßenecke gestanden und geblasen, was Sie konnten. Ist das der Dank, sagte der Wind, dass ich Sie zu Ehren manchen Regenschirm übergeklappt und zerbrochen habe, da die Menschen nichts mit Ihnen zu tun haben wollten? Ich erzähle, sagte der Sonnenschein, Ruhe. Und es wurde mit Glanz und Majestät gesagt, dass der Wind sich legte, solange er war. Aber der Regen rauschte im Winde und sagte, wir sollten erzählen, sie bricht immer durch, diese Madame Sonnenschein. Wir wollen nicht hinhören, es ist nicht der Mühe wert. Und der Sonnenschein erzählte. Es flog ein Schwan hin über das rollende Meer. Jede Feder an ihm schimmerte wie Gold. Eine Feder fiel nieder auf ein großes Kauffahrtschiff, welches mit vollen Segeln vorüberglitt. Die Feder fiel in das krause Haar eines jungen Menschen, des Aufsehers über die Fracht. Supercargo nannte man ihn. Die Feder des Glücksvogels berührte seine Stirn und wurde zur Schreibfeder in seiner Hand. Und er wurde bald ein reicher Kaufmann, der sich goldene Sporen kaufen und ein Goldfass in ein Adelswappen verwandeln konnte. Ich habe sein Leben erleuchtet, sagte der Sonnenschein. Der Schwan flog über grüne Fluren, wo der kleine Schafhirte, ein Knabe von 7 Jahren, sich in den Schatten des alten, des einzigen Baumes gelegt hatte. Der Schwan küsste in seinem Fluge ein Blatt des Baumes. Es fiel dem Knaben auf die Hand. Und das eine wurde zu 3, zu 10, ja, zu einem ganzen Buch. Und er las in ihm von den Wunderwerken der Natur, von der Muttersprache, von Glauben und Wissen. Vor dem Schlafengehen legte er das Buch unter sein Kopfkissen, um nicht zu vergessen, was er gelesen hatte. Und das Buch zog ihn zur Schulbank, zum Tisch der Gelehrsamkeit. Ich habe seinen Namen unter den Gelehrten gelesen, sagte der Sonnenschein. Der Schwan flog in die Waldeinsamkeit und ruhte auf dem stillen, dunklen See, wo die Seerosen blühen, wo die wilden Holzäpfel wachsen, wo der Kuckuck und die Holztaube heimisch sind. Eine arme Frau sammelte reisig abgefallene Zweige und trug sie auf ihrem Rücken. Ihr kleines Kind hatte sie an der Brust und ging ihrer Behausung zu. Sie sah den goldenen Schwan, den Schwan des Glücks, sich von dem schilfbewachsenen Ufer erheben. Was glänzte dort? Ein goldenes Ei. Sie legte es an ihre Brust und es blieb warm. Es war sicherlich Leben im Ei. Ja, es pickte im Inneren gegen die Schale. Sie vernahm es und glaubte, dass es ihr Herz wäre, das so schlug. Daheim in der erbärmlichen Hütte nahm sie das goldene Ei hervor. Tiltik, sagte es, als wäre es eine goldene Uhr. Aber es war ein Ei mit lebendigem Leben. Das Ei barst, ein kleines Schwanenjunges, mit purem Gold befedert, steckte seinen Kopf heraus. Es hatte 4 Ringe um den Hals und da die arme Frau gerade 4 Kinder hatte, 3 daheim und das 4., das mitten in der Waldensamkeit gewesen war, so begriff sie sofort, dass hier für jedes Kind ein Ring wäre. Und indem sie es begriff, flog der kleine Goldvogel davon. Sie küsste jeden Ring, ließ jedes Kind einen Ring küssen, legte sie an das Herz der Kinder oder steckte sie ihnen an den Finger. Ich sah es, sagte der Sonnenschein. Ich sah auch, was folgte. Der eine Knabe setzte sich in die Tongrube, nahm einen Klumpen Lehm in seine Hand, knetete ihn mit den Fingern, und er wurde zu einer Jasongestalt, der das goldene Vlies holte. Der zweite Knabe lief sofort auf die Wiese hinaus, wo Blumen in allen erdenklichen Farben standen. Er pflückte eine Handvoll, drückte sie so stark, dass der Saft ihm in die Augen spritzte und den Ring benetzte. Es kribbelte und krabbelte ihm im Kopf und in der Hand, und nach Jahr und Tag sprach die ganze Stadt von dem großen Maler. Der dritte hielt den Ring so oft an seinem Mund, dass er einen Klang gab, den Widerhall seines Herzens. Die Gefühle und Gedanken erhoben sich in Tönen, erhoben sich gleich singenden Schwänen, tauchten gleich Schwänen in den tiefen See der Gedanken. Er wurde ein Meister der Töne. Jedes Land kann nun glauben, dass er ihm angehört. Der vierte, der Kleine, ja, er war ein Verstoßener. Er hatte einen Pieps, sagten sie. Er sollte Butter und Pfeffer haben, wie die kranken Küchlein. Sie aber nahmen die Worte in der Bedeutung, die ihnen passte, Schmiere und Pfeffer. Und die erhielt er. Aber von mir erhielt er einen Sonnenkuss, sagte der Sonnenschein. Er hielt 10 Küsse für einen. Er war eine Dichternatur. Er wurde gestoßen und geküsst. Er hatte den Glücksring von dem goldenen Schwan des Glücks. Seine Gedanken flogen hinaus wie goldene Sonnenvögel. das Symbol der Unsterblichkeit. »Das ist eine lange Geschichte«, sagte der Wind. »Und langweilig«, sagte der Regen. »Blas mich an, dass ich wieder zu mir komme.« Und der Wind blies, und der Sonnenschein erzählte. Der Schwan des Glücks flog über die tiefe Meeresbucht, wo die Fische ihre Netze ausgespannt hatten. Der Ärmste von ihnen wollte heiraten und heiratete auch. Ihm brachte der Schwan ein Stück Bernstein. Bernstein zieht an, er zog die Herzen daheim an. Bernstein ist der schönste Weihrauch. Er brachte einen Duft, wie aus der Kirche, einen Duft aus Gottes Natur. Sie fühlten voll das Glück der Häuslichkeit, die Zufriedenheit in ihren kleinen Verhältnissen. Und ihr Leben wurde eine echte Sonnenscheingeschichte. »Wollen wir nun aufbrechen«, sagte der Wind. »Nun hat der Sonnenschein lange genug erzählt. Ich habe mich gelangweilt.« »Ich auch«, sagte der Regen. »Und was sagen wir anderen, die die Geschichte gehört haben?« »Wir sagen, nun ist sie aus.« Ende von Sonnenscheingeschichten. Gelesen von Elli, September 2013.